Kriegsbericht, der Einsatzzug bei Jeskube Mitte, Bericht an Megalein. Aufnahme in der Festung Breslau. Gespräch mit SS-Oberscharführer Grummenauer aus Aschaffenburg. Es folgt das Gespräch. Die Verteidiger von Breslau, das sind Männer wie dieser hier. Der SS-Oberscharführer Grummenauer aus Aschaffenburg, der mit seinen Männern in fanatischem Kampfgeist einen Häuserblock seit vielen Tagen hält, den die Sowjets unzählige Male mit starken Kräften angreifen. Seit 5 Tagen habe ich mich mit meinen SS-Männern in einem Gebäude festgefressen, wo der Russe ununterbrochen Tag und Nacht drückt. Mit Pack aller Art behackt er uns Stunde um Stunde und haut uns die Kellerlöcher, wo unsere Männer sitzen, zu und versucht einzudringen. Es ist ihm auch schon gelungen, aber immer wieder schmeißen wir ihn raus. Mit Panzerfäusten, Handgranaten geht es durch die Kellergewölbe, wo wir dann die Türen sprengen, Handgranaten rein, Panzerfäuste wieder drauf. Es ist ein ohrenbetäubendes Gebrüll, der Ivan schreit und so geht es durch, bis wir wieder draußen sind. Oben aus den Fenden rattern unsere MGs. Die Mannschaften an ihren Ständen mit den Gewehren schießen draußen die Läufer, die wieder eindringen wollten, ab, sodass Berge von Toten draußen liegen. Wir werden auf diesen Häuserblock, werden wir halten, mach kommen, was mach. Das haben wir uns geschworen und werden es bis zum Letzten tun.